Die Welt dreht sich weiter, Tag für Tag. Doch die Leiden bleiben, können es nicht mehr tragen. In der Dunkelheit, wo die Herzen quälen, braucht es Veränderung, um die Wunden zu heilen. Die Ängste und Kämpfe, die wir täglich sehen. Die Menschen hungern nach Mitgefühl und Liebe verstehen. Es ist Zeit für Gerechtigkeit, Zeit für Frieden. Die Veränderung ist nah, keine Rücksicht wird vermieden. Die Veränderung kommt, sie nimmt ihren Lauf. Die Herzen werden füreinander offen und aufgeschlossen. Die Veränderung ist stark, die Veränderung ist hier. Lasst uns gemeinsam für eine bessere Zukunft kämpfen. Yeah. Die Welt dreht sich weiter, Tag für Tag. Doch die Leiden bleiben, können es nicht mehr ertragen. In der Dunkelheit, wo die Herzen quälen, braucht es Veränderung, um die Wunden zu heilen. Um die Wunden zu heilen. Die Veränderung kommt, sie nimmt ihren Lauf. Die Herzen werden füreinander offen und aufgeschlossen. Die Veränderung ist stark. Zukunft kämpfen. Die Welt dreht sich um. dunkel.